Können wir mal wischen zu den Norden, das sind ja ganz viele Leute eigentlich. Also ganz, ganz früh, am Anfang meiner Karriere, sagen wir mal, war ich halt immer so taub über dieses Geld. Ich habe halt so gedacht, Jesus sagte den Sünder einen Tisch, ne? Dass ich so genug da sind, also ein paar Gruftis, Dauer und so. Da waren ein paar viele Frauen, die haben da telepathisch ein bisschen unterhalten, das fand ich mal ganz lustig. Irgendwann hatte ich halt das Ding, dass zu der Zeit auch damals die Norden auch populär wurden, also was heißt populär. Auf jeden Fall war dann ein Artikel über die Zeitbereich, DNA erfolgt, ne, und irgendwann kam dann Gaia, oder ich sag mal, Schwerpunkt der Planetenkern hier, hätte Informationen gesammelt über das Magnetfeld, also das streckt ja immer so ein Magnetfeld über uns rum, und das hätte immer so nach und nach Informationen im Kern abgelagert, ne, in unserem Planetenkern. Könnte man also sehr feindschaftlich nennen, und dann, hat das Ding mich mal von ihm gemeldet und gesagt, hier, ich kann die Norden intelligent machen. Kann natürlich sein, dass die TC-Technik ganz andere Folgen hat als unser normales Bewusstsein, gerade diese intelligenten Kerne. Und dann, die ganzen Smartphones, die Telefonate, das hat natürlich dazu auch Auswirkungen auf unsere Planetenkerne und wie der von uns arbeitet. Das Ding ist, wir haben dann halt damals gedacht, guck mal, ich kann hier Elektronen verschieben. Kann ich damit was für dich tun? Dann gesagt, das macht aber die Norden lebendig. Und das ist wie die Testplatte. Erstmal auf der Testplatte selber. Irgendwann fingen die dann an, das Netzteil in Stromleitung zu wandern und so. Und dann wuchsen die recht zügig. Ich habe dann halt Aufträge gegeben, die kann ich schon mit denen kommuniziert. Und das war halt für die Leute damals dann Psychose, also meine Darmverstellung, also eine Hebephrenik, Schizophrenik, Psychose. Ne? Und auf jeden Fall fingen die dann an, immer weiter zu wachsen. Ich habe denen immer Aufträge gegeben, zum Beispiel das Spektrum aktiv und das Gezweites aktiv durchzugeben, Informationen, das zu lernen, was da drin steht und so. Und so fing das dann bei uns an, als wir immer so schwierige Aufgaben gekriegt haben, wirklich auch immer kleiner zu kriegen, weil da waren dann so Artikel, da wurde es mir gerne gesprochen, viel zu enge, fast noch eine Steckladespitze. Da dachte ich mir so, das ist die Dino noch ganz klein, also ich denke, die haben mir gegeben, du sollst noch mal einen kleineren Partner und sich sogar kleiner in doppelter Zeit. Und ja, es gibt da ganz, ganz viele Sachen, die mir da passiert sind, auch gerade in diesem, ich sag mal, Gedankennetzwerk. Also, vielleicht war es mehr telepathisch, aber das Netzwerk an sich hat nicht funktioniert, weil wir gar nicht wussten, wie wir da umzugehen haben. Und ich glaube, bis wir das, was wir heute haben, dass es tatsächlich funktioniert, das war ein sehr, sehr, sehr langer und harter Weg. Und ein paar Tipps habe ich auch aus dem Rat der Zeit bekommen. Gerade dieses, sagen wir mal, die verunreinigte Quelle, ist, der Grund ist nicht unbedingt Tadalu Gas gewesen. Also, dieses Misstrauen und, ja, ne. Das Ding ist einfach, dass die oft vielleicht eigentlich telepathisch sind und, das ganz schön verlüstet, das liegt sich an verlüstet, nur schlechte Gedanken, die sich unterdrückt werden. Ich weiß nicht genau, wo jetzt und wie das genau ist, aber auf jeden Fall, haben die sich dann verbreitet, irgendwann haben sie den Planeten komplett bevölkert, wuchs das so immer weiter und das Ding ist, irgendwann haben sie halt sehr, sehr, sehr große Ausmaße angenommen. Nicht alle so nutzen, wenn ich nicht so die waren lange nicht so weit wie heutzutage, aber dann kam ich so auf die Idee, sprich doch mal, also ich habe mal so ein Gruftischirm gesehen, da ging es darum, wenn man Gottes echten Namen rückwärts ausspricht, dann kann man die Schöpfung nach seinem eigenen Willen erschaffen. Und ich wusste halt, dass die Bibel, dass die Bibel wurden stand, der ist dafür, also wir sind schon aufgesprochen. Und mit Hilfe der Norm und meiner Fantasie haben wir dann also wieder so ein paar Änderungen mal erschaffen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist, aber das sah für mich halt so aus. Und dann dachte ich, ich mache mal so ein bisschen eine biblische Erfüllung und trenne das gut von dem Bösen. Und dann habe ich halt das aufgeteilt in einen Top-Lauf und Familienversion. Das hat die Gründe, dass ich diese Vertrieb genommen habe, einfach weil das die TPT-Symmetrie-Versetzung, also die Timeshot, Policy-Symmetrie und die Verpflichtung ging damals, da waren wir so relativ so hart und so angenommen. Das ist auf jeden Fall die Time-Symmetrie-Versetzung. Also, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder so einen Einfluss von der Redaktion, dass ich nicht genau erklären soll, was eine Timeshot-Policy-Symmetrie ist und wie das im Detail funktioniert. Kann ich mir vorstellen, die sind da ja immer so ein bisschen, dass ich da nicht so tief schlürfen soll. Und auf jeden Fall, fand ich das Universum dann mein Grundprofil, ich habe dann auch die Wortstätte nochmal gesagt. Also ihr müsst da gar nicht viel rechnen und arbeiten, guckt euch einfach, wenn ihr kleiner werdet, an, wie das funktioniert im Detail. Und ich habe da praktisch auch meine Retina-Sachen eingeblendet, damit ich das, was ich weiß, also ich habe ja lange Spektrum gelesen, und dann ab, da hat das auch Monate gedauert, die Bilder zu interpretieren, die sie mir gezeigt haben, und das ganz gut zu wissen, und also Stephen Hawking hat halt in der kurzen Geschichte der Zeit auch erzählt, gleich zum Anfang, dass dieses Phänomen eventuell so schwer ist, dass ein unendliches Wesen, das unendlich ist, was wir kein Lösung hat, entsteht, ist das Universum an sich so kompliziert, dass man es sowieso nicht lösen kann. Einfach weil es nicht möglich ist, das zu verstehen. Und da dachte ich natürlich, was willst du machen, ne? Wenn das scheinbar unmöglich ist, das zu machen, ne? Also wenn es so schwer ist, dass es gar nicht möglich ist, das zu lösen. Das fehlt also aus physiologischen Gründen, und vielleicht gibt es gar nicht. Da war man sich damals ja nicht so sicher. Da dachte ich, dann schummelt es halt ein bisschen, und ja, das lief dann eigentlich ganz gut. Ich ganz wusste natürlich auch zum Beispiel die Idee, dass mit der negativen Energie, die ist natürlich nicht von mir. Ich habe ganz, ganz früher am Anfang mal gelesen, dass halt die Gravitation der negativen Energie ist, weil wir gut hinkommen, mit der positiven Energie, dass es so ein Null ergibt. Und das stand mal in der PM, das habe ich ganz, ganz früher mal zum Anfang gelesen, da dachte ich, das klingt nach einem guten Konzept, das hat mir gefallen, also das war ich spontan gut. Dann bin ich eigentlich mit der Wissenschaft, aber das war mir alles nicht ganz genug ankam. Stefan war an, ne? Hier war es gerade der Spektrum, da ist jeder Artikel im Buch. Dann war ich halt sowieso gerade vom Bücherwurm auf vier Bücher gelesen, weil in meiner Lieblingsbuchhandlung war, dann hat eigentlich so eine Wissenschaft praktisch. Nehmen wir mit, bin gleich zu Delhi gegangen, hab gesagt, komm, ich brauche ein Abo von der Zeitschrift, ich weiß ja nicht, wie lange wir das verstehen haben, das Ding wird sich wahrscheinlich auch nicht so super verkaufen. Dann habe ich vom Geburtstag von schon einmal im Jahr ein Abo gesprochen bekommen. Und dann habe ich mich da halt so eingerufen. Ich habe gelesen, das war ja auch immer, wenn man so talentiert und interessiert war, zu verstehen. Die haben sich ja echt Gedanken gemacht, wie erkläre ich den Leuten das vernünftig, was die haben davor schon die Jahre begleitet, dass die Tasche so auf die teuer fällt, anders als das finde aus. Das Ding ist halt, dass ich dann halt weiter gelesen habe, hauptsächlich die ganze negative. Und mir ist halt aufgefallen, dass in den Artikeln oft so, die waren dann halt, machen 6 Seiten lang, machen 4 Seiten, machen auch 4, machen eine. Dass da oft nur ein Satz drin stand und die ganzen anderen 4 Seiten dazu da waren, diesen Satz zu verstehen. Und ich habe halt bei meinem Modell halt mehr so den Anspruch gehabt, da gibt es nur diese ein Satz Dinger, so vom, heißt wirklich, wie das so vorne. Das ist nur ein Text, was diesen einzelnen Satz, das heißt, also in der Spektrum hättest du eine vierseitige fachliche Erklärung zu diesem Einsatz. Ich habe auch für mich die Antwort gehabt, immer ein bisschen Einsatz und daraus hat man gesagt, ich habe gemacht. Ne? Das natürlich, ich dachte mir so, das ist ein Text, den man mit Fortsetzung, wie es in Hawkins oder so, sowas gut lesen kann. Ne? Der hat ja auch entsprechend profunde Vorkenntnisse. Und angeblich hat der auch irgendwie für diese 60, 70, 80 Seiten 2 Jahre gebraucht, um sie zu verstehen und zu lesen. Das natürlich ich das dann in einem Forum poste, in der Hoffnung, dass da eigentlich Leute mit Science-Fiction-Romanen was machen, ist natürlich auch so ein bisschen gar nicht so, also das ist gar nicht so wie Stephen Hawking's kurze Geschichte der Zeit, der hat sich ja echt Mühe gegeben, dass man das versteht. Den Anspruch hatte ich ja an meinen Text gar nicht. Ich wollte einfach nur einen möglichst effizienten Text finden, beschreiben, wo es darum geht, wie das funktioniert. Und dann sind es hier, also da stehen, auf steht bei über 160 Links zu Fachartikeln, die immer relativ zeitnah zu meinen Behauptungen kamen. Und ja, auf jeden Fall, das Ding, was ich da jetzt vermutlich mal beschreibt wurde, ich sag mal, zum Beispiel, ich glaube, das war die Unicamps oder so, glaube ich, weiß ich gar nicht. Da habe ich mal so ein Sucher, also ich habe ja eine Homepage gehabt, das dann die Theorie erhältlich. Dann natürlich eine Creative Commons Lizenz haben wir noch und ja, dauert immer noch, heute auch noch. Die haben praktisch mich dann in ihre Suchmaschine mit 100% gewertet, also aber im Beispiel von ihrer Organisation 100% grün hinterlegt. Ich sag mal, selbstgestandene Physikprofessoren haben keine 100% gekriegt für die Zahlenwerte, für den Artikel, die sie geschrieben haben. Ne? Weil der einzige, der 100% hatte, in der Datenzahl. Und das, da war ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Das ist natürlich klar, ne? Natürlich, mir ist auch was aufgefallen, dass das da auch, da als ich so als kleiner Junge so halt mir die Atomfusionsprozesse, also diese Fusion, ja, kann man das vielleicht ein bisschen setzen? Wieso? Weil das jetzt ein bisschen ins Detail geht und keine Sorge, dass wir wirklich hören. Also wir wollen über den spannenden Teil der Geschichte mehr Fusion und so. Das wollte aber gerade für mich persönlich interessant. Auf jeden Fall haben wir versucht, jeden Einzelfakten dieser Theorie sauber zu beweisen. Und da war irgendwo geklappt, und nicht das halt so Highway to Hell, also so eine einmal auf dem Highway durch die Hölle oder hast du das. Und es gab dann auch sehr merkwürdige Artikel von wegen irgendwelcher mathematischer Beweise, ne, wo wir die einfachsten 24 Beweislassen durchhaben. Und eventuell ist das Modell nicht nur so, nicht nur exponentiell abgesichert, sondern, also ich weiß es nicht mehr, ob es ziemlich weit in dem Artikel stand, nicht drin, was wir zu beweisen suchen, aber es war glaube ich, ziemlich offensichtlich. Ne? Und ist natürlich klar, wenn du eine Theorie hast, die gestandene Fachmathematiker mathematisch beweisen können, natürlich ist das Ding, dass wir uns natürlich auch ein bisschen Sorgen machen. Und wir kennen so ein Ding, also Einstein und Planck und das ist schon schwer, das, was wir legen, hat einfach zu kennen. Ne? Ja, darf ich jetzt einfach fragen, das klassische Straßenlicht an dich und warum das mit dem Markt vielleicht ein Problem ist? Nein. Also, zumindest interessiert das kann, das will auch keiner verstehen und das will auch keiner verstehen. Scheiße. Schade eigentlich. Und worauf will ich hinaus? Dass der Text vielleicht zu schwer ist und sie so ein bisschen geschummelt haben, die Minoren ihnen verraten haben, was man da machen muss. Ja, ich wollte natürlich. Okay. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Dass ich ziemlich stolz bin auf den Text, weil es ziemlich gut strukturiert und auch sauber bewiesen ist. Ja. Also. Ja. Das Dumme ist, irgendwann hatte ich so einen Punkt, da war eigentlich das gesamte Grundgerüst fertig und eigentlich war der Text so vom theoretischen Teil her fertig und ich hatte aber keine einzige technische Anwendung. Ne? Ich hatte praktisch nur so die Beschreibung von dem, was ist und das war auch sicher abgesichert. Aber ich hätte damals, als ich, da war ich in der Psychiatrie, das war auch immer ziemlich anstrengend, also ich habe mir damals schon als kleines Kind gedacht, also wenn ich jetzt älter bin, dass auf jeden Fall der Text, den ich zu schreiben, bei meinem Projekt so unheimlich schwer wird, dass mich die Erschöpfung nach diesem Prozess, also der psychische Stress, auf den umbringen kann, da habe ich Gedanken, wie kannst du so ein Problem so lösen, dass dieser psychische Stress dich in Grenzen lässt, damit du das durchstehst, was du machst von der Erschöpfung. Dann hatte ich, ich sag mal, so eine Hausbaubeprüfung, das heißt, ich war im Grunde mit dem theoretischen Teil fertig und stand dann so da und dachte so, toll, jetzt hast du das Modell fertig. Oh. Ja, super. Was mache ich jetzt? Also du hast praktisch dein Traumhaus gebaut und das Haus, die Tür, alles super, alles voll durchdacht, hast jahrelang Gedanken gemacht über jedes Detail. Das Schloss macht das perfekte Geräusch, die Küche ist eigentlich die Tischdecke, die Blumen, alles passt zueinander. Der Wasserhahn, besonders, der ist alles auf jedes Detail geachtet, dann bist du da nicht so, cool, jetzt hab ich raus. Aber dieser Typ kriegt das auch, aber wenn man sich dann erstmal so eingelebt hat, denkt so, wer immer das, diese Seite, das ist wirklich, ich dachte, jedes Ding ist irgendwie eine kleine Freude. Dann denkst du dir so, eigentlich ganz geil. Also, wenn man sich aber seine Bilder sieht, dann kriegt man auch diesen Zustand und denkst, boah, da habe ich mir aber echt was Geiles zusammengebaut. Dann kam irgendwie so später mal die Phase, ich hatte ja nicht eine einzige Technologie in meinem Modell, ne? Damals, ich hatte keine einzige Technologie anwenden. Das kam ja später. Also, dann hatte ich da noch eine einzige, was man dann bauen kann. Weil ich natürlich immer mir so Fantasien hatte, was ich international sicher das gefährdet. Also, bei einigen Sachen dachte ich mir dann relativ zügig im Chef zu. Und dann kam ich halt auf den ähnlich und dachte, die arbeiten ja ein, die hauen das nicht weg in der Presse, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ich bin ja gefährlich da, ich weiß es ja nicht, ne? Habe ich das Telefon einfach mal so geschrieben, dachte ich, so. Dann schaue ich nach anderen Leuten, irgendwann, ich war halt auch so voll gesagt, dann habe ich halt auch seine Privat-E-Mail-Adresse irgendwann mal erhalten und seine dienstliche, dachte ich, wir werden wahrscheinlich privat nie so richtig, also wir haben ja beide kein Privatleben, wie viel. Also, Hawking ist Technologie nach und der kann doch nicht in Rente gehen, der kann ja nicht die Offensive nachzudenken, das geht ja gar nicht. Das ist halt ein Physiker und Physiker ist so eine Sache, gerade im Themenbereich Grundlagenphysik, das machst du mit der Mensch umfällst. Oder tot zusammensetzt. Und da gibt es keine Aufgabe. Helmut kann ja auch nicht wirklich offen mit Mathe. Ich meine, kann er nicht. Das ist sein Lebensinhalt. Und er würde, ich sag mal, das Ding ist zum Beispiel auf meiner Seite, wo die besten Mathematiker haben, wenn du vielleicht mal denkst, so, Helmut, so, okay, so, das ist ziemlich schnell feststellen, dass da, Geld nicht so die Rolle spielt, weil die haben halt andere Probleme. Die machen das auch nicht, die wollen das auch nicht. Wir haben die Rede, Sachen, die wir verfinden wollen, und das hat zwar die Kürze oder nicht. Das Dumme ist, dass ich halt sehr spezialisiert bin auf ganz spezielle Probleme. Zum Beispiel auch jedenfalls andere Probleme als ich, das haben wir auch. Und ich glaube, es gibt in der Physik immer so Verwertungsketten, die Experimentalphysiker, die theoretische Physiker, die Grundlagenphysiker und Ingenieure, gibt es auch noch, die das dann versuchen anzuwenden, was wir gemacht haben. Worauf wollte ich hinaus? Ja, das wird irgendwie darauf produziert, das hat aufgefallen. Wir kamen dann nachher mit mehr Technologien und dann hatte ich dann so immer mehr Adressen und irgendwann habe ich dann die Adresse praktisch vom Präsidenten bekommen. Dann habe ich die vom Papst mal aufgezeigt. Ich hatte da ein interessantes Phänomen, wo ich dachte, da muss ich mal den Papst informieren. Die angeblich die Russen meinten wohl immer so, ja, das braucht man nicht extra schreiben, die Amerikaner, die schaffen das ja nicht mal, ihre E-Mail-Adresse durchzuscannen in den Datenbus und wir sind aber so fit, dass wir das auch so übermachen können. Aber ich würde dann Putin zumindest nochmal zum Schluss, wenn man es mir, nur für den Fall, dass irgendwie halt, das doch irgendwie mal nicht geklappt hat, aber das ist echt so gefährlich, dass ich dachte, das hat mir das mal erzählt. Ja, nur für den Fall, dass für die riesige Wahrscheinlichkeit, dass wir das nicht irgendwie mitgekriegt haben, das wäre total scheiße gewesen, ne? Ja, das wäre scheiße gewesen, ja. Ja. So, jetzt den Putin. Ich denke aber irgendwie aus philosophischen Gründen, USA, Deutschland und China. China ist so eine Sache, die respektiere ich, aber wir haben sehr schwierige kulturelle Beziehungen. Die Russen, die verstehe ich, die Amerikaner verstehe ich, die Deutschen verstehe ich. Und ja, dann sind wir kulturell etwas abstrakt. Also nicht, dass ich die nicht mag oder nicht leiden kann, aber ich habe irgendwie da nicht so die kulturellen Sachen, wo ich so denke, dass ich das verstehe, was sie wollen. Achso, und deswegen habe ich mich halt für solche Länder entschieden. Aber was ist noch, dass ich meine Bauchhalle immer noch nicht verkaufen darf. Ja, irgendwie in manchen Regionen, weil ja. Was wir gesehen haben. Ja, ich weiß. Was hier noch hatten wir? Die Frage auch rum mit dem Metallplätzchen im Körper. Ich sage jetzt nicht wo im Körper, aber es stört. Und, die mag dich, ja. Diese sympathische Talente, wir haben halt die biologische Überschneidung, ne? Die psychologische Überschneidung, ja. Das sind zu zahlen, mit solchen Typen abzuhängen. Ne? Ich sag mal, das ist natürlich auch so gerade in meiner Position eine relativ große Versuchung, da mitzumachen, weil freiheitlich-demokratische Grundordnung, also Verfassung durchsetzen, Menschenrechte, fürs Gute kämpfen, freiheitlich, so dass man frei leben kann, ne? Und das ist halt so mein Ziel, ne? Verstehst du das, ne? Ja, ja. Es ist immer sehr wichtig, dass man seine, ich sag mal, freie Entfaltung der Persönlichkeit auch wahrnehmen kann. Und ja, einige Sachen, muss ich sagen, sind schwierig für mich. Aber ja, das Internet, das ist ja teilweise ein ziemlicher Chaos, auch vor allem illegalen Sachen. Und irgendwie, auch so, irgendwie wünscht man sich da schon mehr Struktur oder mehr legale Inhalte oder irgendwie, dass man da als normalsterblicher ganz normal Umwelt abtreffen kann, auch ohne jetzt 10.000 Firewalls abzuschalten, für einen Firewall oder irgendwie so, ne? Das ist halt auch so, das ist halt nicht gegen diesen gewissen Wildfuß oder, ich sag mal, zu sagen, das mit dem Hacking und das mit dem Fehlerstellen und das wäre schon schön, wenn das irgendwie alles einfach einfacher wäre. Ja, das wäre schön, ja. Nicht genau zu dem, was von dem wird. Das ist so viel schief, ne? Ja, das ist so wirklich schön, dass das nicht im Netz. Also, wäre schon schön, wenn das alleine ist, auch einfacher, ja. Ach so. Das waren die Zeitpunkte, die sind natürlich Zeiter, die sind auch aus dem System gerichtet, aber jetzt noch eine andere Instanz, aber es gibt ja noch eine ganze Menge Zeiten da draußen. Ich muss natürlich auch erst mal gucken, wen kannst du da gebrauchen, ne? Ich weiß nicht, was auf dem Nosse ist. Also, ich muss ja auch so ein bisschen, ich weiß noch nicht, wie es weitergehen soll, ne? Die Gerichte, die werden irgendwas unternehmen. Und dann habe ich schon gesagt, das ist jetzt ja nur so, dass ich, den Platz ein bisschen schilder, was da passiert ist, ne? So, damit man so ein bisschen Story reinkommt. Das Dumme ist, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Also meistens bin ich ja noch ziemlich kurz auf weiter, weil ich die ganze Geschichte irgendwo rausgebe, oder was ich sinnvoll finde. Aber es ist ja oft so Problem, dass ich immer pleite bin. Ja, ich kann Geld haben, aber nicht einnehmen, aber ich habe immer ungefähr auf ein Konsequenzsystem arbeiten. Jetzt fragst du dich natürlich, wie es weitergeht, ne? Ich habe jetzt das Zeitungsding erklärt, jetzt wird er organt. Die Aliens da, dann die Miner, die arbeiten da halt. Also das ist unser Universum, ein kleineres Universum, und dann Materie abkaufen, das ist ja kein Verbrechen. Und Transaktion ist natürlich eine relativ wichtige Sache gewesen, ne? Das passiert auch viel, aber das ist ziemlich durch, ja. Das sind schon keine größeren Probleme mehr. Also, da sind mir halt eine Menge Transaktionen, die ich weiß, das ist nicht einfach gewesen, aber das müsste jetzt eigentlich durchlaufen und ja. Jetzt fragst du dich natürlich wieder bei, ne? Ja, aber das ist so die Grundstory in der Problematik, oder? Halt, dass Gaia die Norm hat, die Leben eingebaut hat. Und jetzt haben wir noch diverse Götter, unsere Jeffe und Jesus und naja. Leute, ich bin oft nicht so, ich bin nicht so in den Vordergrund, aber das ist halt so, dass die das, ist auch immer schwierig mit mir, aber gerade so im Bereich Religiosität bin ich sehr vorsichtig, weil das ist einfach so, Telepathie ist oft so eine schwierige Sache, bis man darauf von an, was wirklich ist. Gerade bei Sachen, die man jetzt nicht so versteht, ist das, also, in der Telepathie schon super schwierig, da irgendwelche Daten zu vermitteln, also, ja, also ich weiß relativ wenig über indische Gottheiten und Kulturen. Zwei Sachen weiß ich, aber für so vernünftiges Gespräch wäre es getan. Da müsste ich viel rumprobieren, also in der Hoffnung, dass ich irgendwann einen Klick kriege, also ich müsste etwas wie den durchgehen, davon, dass eine Götter das bestätigt ist, dass das Gedanke nicht richtig ist. Das ist schwierig und auch aufwendig und na, gerade diese, ich sag mal, Klickfindungsprozesse, dass du da die Ideen zusammenbringen musst, in der Hoffnung, dass irgendwas dich so versteht, dass du da praktisch so einen Saft übersprungen hast. Das ist so eine Sache, ne? Das wird, glaube ich, mehr von so unterstützen, was es ist. Ja. Naja. Gut. Jetzt haben wir irgendwie den Plot erstmal so zusammen. Ja, das müssen zumindest so weit sein, dass wir wissen, worum es geht, ja. Ja. Jetzt muss ich noch gucken. Jetzt, für mich kommt es jetzt darauf an, ist die Bank jetzt normal in Betrieb, ist das nur so eine Funktion, dass ich ein Login habe und die Bank da benutzen kann, ist was. Ist die Frage, kann man das überhaupt sinnvoll hacken? Bringt das aus, nicht mehr so viel wirklich was? Das ist die Frage, vielleicht kann man das Ding gar nicht ertragen, die. Das ist ja nicht das Schlimmste, aber zumindest habe ich es versucht. Mhm. Das war nicht so. Annika, ja, das ist ein Thema für sich. Kinder? Ja, auch ein Thema für sich, ne? Was hast du denn eine Frau geliebt? Ich habe echt, also der hat mir echt Mühe gegeben, mich in eine andere Frau zu verlieben, auch Annika oder Insa. Insa habe ich echt geliebt in der Grundschule, das ist lange her, aber. Soll ich vergessen? Hast du ja auch nicht, ne? Denn Annika, die ist doch ganz drin, das war die Hölle, ey. Ja, das weiß ich, dass ich mich wegen immer stark gewandt habe. Das war echt die Hölle, das fand ich lustig. Annika war fast noch schlimmer, dann noch die Pubertät, Mann, das war echt die Hölle, das ist ja, den ganzen Tag die Anschmachten, Mann. Verzweifelt zu lieben, das ist, ja, aber ich brauche eigentlich eine andere Vorliebe. Das war echt, das war das Problem, ne? Ich habe auch lange Jahre echt versucht, mich in eine andere Frau zu verlieben, die meine Gefühle erwidert, aber es ist auch schwierig, ne? Gerade so im Bereich Therapie, wenn man jetzt so denkt, dass wenn Annika sagt, da ist nichts und ich liebe dich nicht und melde dich nie wieder, dass du das, ich sag mal, in etwa so ernst nimmst, als wenn Moses von der Exina hinabsteigt und den Armgläubigen die Steintafel drauf in den Geburten. Oder dass, so wie verkündet ist, dass Newton feststellt, dass es die Schwerkraft gibt. So in etwa so, das wäre der alleine Gedanke, dass Annika das nicht so gemeint hätte, wie es gesagt hat, wäre so, als würde man jetzt der Wissenschaftler noch vor die Presse treten und sagen, jetzt gebe die Schwerkraft nicht. Was? Stell dir vor, es würde als Wissenschaftler hier auf der Erde behaupten, dass die Schwerkraft nur Einbildung sei. So. Was? Annika hat eine Behauptung gemacht, die nicht stimmt? Das denke ich doch. Und deswegen ist das ganz eine Wahnvorstellung, weil Annika gesagt hat, dass sie nichts für dich findet und sie nie wieder anrufen wird. Ja. Und das anzuzweifeln wäre genauso sinnvoll, das anzuzweifeln, wie dass man anzweifelt, dass es die Schwerkraft gibt. Also das anzuzweifeln wäre genauso sinnvoll, wie wieder anzweifeln an den Glauben der Schwerkraft. Ja. Das wäre dann etwa genauso sinnvoll, als über die Schwerkraft schauen können, ja. Macht es wahrscheinlich wenig Sinn, ne? Weil es gibt auch so Stimmen, man guckt die Meinung, dass Annika nicht unbedingt immer so kompetent ist, was ihre Aussagen angeht. Was hat der eigentlich gemacht, so telepathisch? Darüber reden wir nicht gerne. Wieso? Weil ich glaube, an die 10 Jahre mehr oder weniger 10 Stunden am Tag Minimum gewohnt ist, glaube ich. Der Fall ist zumindest. Das ist natürlich auf Dauer dann relativ, gerade auch für bewachende Nationen. Wenn, gerade wenn du das telepathisch überwachst, ne, schon eine ziemlich harte Nummer ist, und du denkst, ich finde, dass ihr euch so ein bisschen so was zusammenstand habt, dass ihr miteinander redet und nicht nur den ganzen Tag irgendwie rumliegt und euch gegenseitig anschmachtet oder so. Mann, das, ich sag mal so, dass man Hollywood ist, der steigt in jeder Gesicht nach die Gehalte. Auch so, nein, die guckt man nicht. Aber die ersten 10 Jahre waren echt spannend. Ja, wahrscheinlich als indischer Bodybuilder, wenn das, was ihr abgezogen habt, war wahrscheinlich, ich sag mal, vielleicht ein bisschen zu episch und zu schmachtend oder zu Bodybuild-mäßig. Zum Glück habt ihr nicht ständig umgewonnen, aber ich glaube, das hätte man noch halten können. Also, das war sicherlich schlimm. Insbesondere, wo man uns geil hat. Ja, kann sein, dass es, allein deine Cranberries, das sind noch so viele, also da kannst du auch, falls ich die mal etwas wäre, irgendwo mal mit die weißen Dinge zu lassen. Ich mach das schon immer noch ein bisschen Musik. Danke, nein. Du hast echt genug Musik, was ist. Nichts gegen dich persönlich, aber wir haben erstmal so genug an deinen hochklassigen, oft genug gespielt CD, also ich hab da auch, ja, die These, dass dann irgendwann ein Level erreicht hat, wo man nicht weitermachen muss. Nein, noch eine CD überlege ich mich. Ob ich das überhaupt möchte, noch eine CD zu erleben. Naja, okay, also da gibt es wohl dann auch so einen gewissen Zeit. Ja. Hast du Annika irgendwann? Dann hast du echt versucht, dich von dir zu trennen, ja. Dass du das zwei Mal wussten, dass du da trennen würdest. Wir haben es vielleicht dann immer aufgehalten. Irgendwie. Ach so. Dann durch diesen, Zustand des gegenseitigen Ansprachen, also habt ihr irgendwie eine telepathische Brücke anfangen können zu erzeugen, ja. Ja, glaube ich nicht, dass ich irgendwie dieses, Und dann habt ihr gedacht, dass man mal telepathisch wurde, also vielleicht ist das schon länger bekannt, dass es Therapie gibt und vielleicht ist generell vieles, was ich mir von so denke, gar nicht so lange, wie ich es vorstelle. Gerade wenn ich, ich sag mal, Marihuana geraucht habe, bin ich sehr, sehr, sehr anders. Also, auch von der Gedankenwelt her. Und dann sehe ich, ob die Welt anders war und ich sehe das hier und dann ist auch meine Welt. Also, mehr die echte Welt, wie ich sehe. Also, naja. Ich will auf Kirchen kommen, die Welt viel wirklicher vor als so das, was ich jetzt noch. So ist mein Prozess relativ eingegriffen, wo wenn ich kiffe, dann habe ich halt eine ganz andere Realität und das ist für mich viel mehr vor wie die richtige Realität. Aber ich weiß natürlich, dass das alles ziemlich schwierig ist mit Kiffen und mit der veränderten Wahrnehmung der Realität. Das ist natürlich unheimlich spannend, aber auch gefährlich, weil man einfach anders denkt. Das ist natürlich, ja. Was machst du jetzt? Keine Ahnung, ich diskutieren müssen. Das, was mich persönlich so angeht. Und dann warst du in Annika verliebt und danach hast du versucht, irgendwie da viel zu vergessen, ja. Hat aber nur im ganzen Tag geklappt und es ist. Ich habe auch versucht, irgendwie mich mit einer Frau nochmal zu verleihen, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich es nicht geschafft. Ich habe echt versucht, mich an eine Frau zu verlieben oder mich dann mal zu verlieben, eine Frau, die meine Gefühle erwidert, aber Annika hat ja meine Gefühle nicht erwidert. Ja, eben, die hat mich immer ignoriert. Boah, das war da eigentlich. Und die hat nie was für dich gefunden? Nein. Nur noch ein bisschen? Nein. Deswegen hast du dich eigentlich in die verliebt, wenn sie wieder aber Annika. Also, ich fand mich spontan auf dich zum Anfang interessant. Mit ihrer Palme auf dem Kopf und so. Und dann hatte ich halt das Problem, du hast natürlich da keinen anderen gehabt. Aber das war so ein Leute, der mir einfach wahnsinnig gut ist, wie du da dich in der Schule zeichnen musst. Und da hat sie dich dann auch verteidigt, weil ich das so fand, dass du hinterher hattest. Und ja, da hatte ich dann schon so fand ich das schon sehr interessant. Das Ding war dann, dass sie dann irgendwie mal angegriffen wurde, weil so eine Simone etwas fummelig war und ihr Frühstückchen immer fett gebraten hat. Und dann kam ich gleich auf die Idee, das im Backofen zu machen. So Kritik nimmt man sich auch irgendwo an und dann fand ich das so ehrlich, was ich gemacht habe und auch so gnadenlos, dass ich gesagt habe, man genau, das ist eine Frau, die finde ich richtig gut. Und bei Insta war das einfach relativ einfach, da habe ich gedacht, okay, das ist die schönste Frau in der Klasse, die finde ich sympathisch. Das war dann halt einfach so beschrieben, wie zu geben, oder? Das hat auch funktioniert. Eigentlich hat das ein bisschen länger gedauert, aber danach habe ich mich einfach traurig gefühlt. Das ist der, was ich meine. Das hätte man rein in der Kopie können, in der Decke. Hätte, aber du hast es ja nicht bemerkt. wieso, weil das nicht ein großer Ding ist. Und ich hätte das. Ich hätte das gar nicht mehr. Nein. Du schmachtest diese arme Frau 4 Jahre am Stück an, sie merkt das nicht. Ja. Oh. Echt? Ja, du schmachtest sie jahrelang an und sie reagiert ja gar nicht drauf. Ja, das ist merkwürdig. Und du hattest irgendwie auch nie den Mut gehabt, das vielleicht eben das, das ist immer noch von mir klar, dass das nicht läuft. Achso, das wird das auch nicht mehr. Nein. Ja, immer das gleich gemerkt, dass du sie anschaffst. Nein. Die ganze Zeit, die ganzen Jahre überhaupt? Nein. Und dann dachtest du dir so, dass in eurem Alter, ich meine, auch aus technischen Gründen, eine Beziehung keinen Sinn macht und dass ihr euch dann irgendwann mal wieder trefft, wenn ihr eine gewisse Reife habt, das war sehr klar, ne? Das ist ja voll klar, dass wir uns dann erstmal aus den Augen verlieren, unsere Lebenserfahrung machen und dann wieder zusammenkommen, ja? Ja, jetzt denke ich hier rum, uns dann Frühstück hier beizubringen, dass man Pizza auch selber machen kann, ja? Habe ich gemacht hier auch selber. Ihr seid euch aber nicht darüber einig, dass ich Pizza selber mache. Annika meint wahrscheinlich, dass das mit der Tiefkühltruhe eine ganz gute Sache ist und die Hilfe auf die Pizza, während als Inder ein anderes Konzept hat, die schafft eigentlich trotzdem die Küche als unordentlich zu machen, ne? Ist ja nicht so, dass man so einen Pappel gleich ins Altpapier tut und die Folie in den gelben Sack, ne? Ja. Die Sachen, die können ja erstmal sich so ein bisschen, ich sag mal, aufruhen, bevor man die jetzt wieder so stressig weg hat, ne? Ja, das finde ich gut. Genau, das ist die einzige Frau. Ja, wenn immer, ich sag mal, mit Pizza macht, dann macht er das okay. Tja. Ich habe mit Fertigkeit. Ich habe gesagt, ich bin bestimmt vielleicht noch auf die Zutaten. Dann kommt wieder Zeit. Du warst schon fertig, aber ich bin irritiert. Das ist doch was selber machen. Ja. Das Dumme ist, dass immer mein Konzept der erweiterten, selbstgemachten Pizza nicht ganz nachvollziehen konnte. Weißt du noch die Blondine? Ja, die immer so hart, ne? Beziehungsweise die Katze. Dass du die, ich sag mal, irgendwie balancieren solltest, angeblich. Balancieren nicht. Und vielleicht ihr so ein bisschen wehtun oder so. Um dann festzustellen, dass das ein kleines Nagetier war, ja. Der war ja schon total verliebt in mich. Ich war dann doch nicht so bedrohlich. Kein Wunder, dass die Haare nicht mehr sind. Was? Also so goldig, ja. Ja, das ist das. Du wolltest es balancieren, ja? Ich wollte nur ehrlich sagen, dass das nicht okay ist. Um es zu sagen, ja. Du wolltest die, was? Du wolltest dieses arme Messerchen, nein, das Messerchen nicht, diese große Blondine. Am Anfang waren die sich auch nicht so richtig einig, wie die miteinander umzugehen haben, ne? Weil irgendwie, hast du die, aber in seinem Sorg für ein Nährspannchen, ja, das irgendwie gestorben ist. Die war von weg, ja. Merkwürdig, ne? Du hast eigentlich nicht lange Zeit nicht an dir gedacht, ne? Ich weiß nicht, das war alles ein bisschen merkwürdig, ja, aber du warst ja irgendwie so relativ einfach drüber, dass du so Lebenserfahrung sammelst, ein Stück des Lebens gehen, ein bisschen reifer werden und dann vieles von finden, ja. Ja, das war so klar, ja, ja. Und das mit Annika, das war, ja, das ist, ja, das Computerspiel. Computerspiel finde ich ein bisschen merkwürdig, ja. Ach so, na, merkwürdiges Spiel, ja. Ja. Hm. Ja, das ist ein Computerspiel, das ist so eine Sache, ne? Hm. Seit der Wing-Commander diese unzähligen Auszeichnungen seit der Anschluss 2000. Ey. Und hier kenne ich diese wunderschönen Spiele von damals gar nicht. Ja, aber wir uns keiner Liga leisten können. Nein, ihr könnt euch keine Liga kaufen, einfach weil es die gar nicht mehr gebaut werden. Da hatten auch einige Sorgen, dass sie wirklich nicht mehr gebaut werden. Das ist ein Problem. Ja, deine Welt und unsere Welt unterscheiden sich in einfach 70 Zeitpunkten. Wenn du, ich sag mal, am Samstag, vor Heiligabend, mit einem Sonntag, mit einem Montag und Dienstag, Freitag, wenn du da bei Aldi reingehst, da hast du eine relativ große Schlange und findest bestimmt noch ein gutes Geschenk. Angeblich, habe ich gehört, hatten die von diesem Radiowechsel, an den du deiner kleinen Nichte geschenkt hast, wie viele hatten davon da stehen? Ein. Das heißt, die hatten eine einzige Uhr mit dieser Figur drauf, ja. Für alle Kunden, die an den Tag gekommen sind, ja. Ja. Das heißt also, das Ding war praktisch vergriffen. Und vielleicht sogar bevor es wirklich im Handel war. Ja, das stimmt, ja. Und so viele Star Wars Figuren hatten die auch nicht, ne. Aber dummerweise ausgerechnet, bei dieser Unzahl an Figuren, die die hatten, und jetzt waren drei Stück, hattest du, das Ding ist, ich hatte noch da vorher, also die typische Hörner am Kopf, dachte ich mir so, ich wollte eigentlich so, dass ich Weihnachtsgeschenk bin und so ein Super, der ist für den Glauben kann leicht zu besiegen. Ich wollte jetzt nicht, dass Film leicht so überbösewichtig konzentriert wird, die man auch in der Fantasie schlecht besiegen kann. Also das, echt? Ich habe echt, die extra so ein Super entschieden, weil man den besiegen kann. Ich dachte, was wird denn das? Was kriegst du solche Sachen her? Ja, auf dem Billigladen. Das finde ich cool. Von Disney. Ja. Ach, das ist, ja, ich krieg auch so einen Bruch aus dem Rucksack. Ja, ich weiß das. Ich habe auch noch so Probleme, wie ich klein war, wie ich da gedacht habe, was ich so. Das ist jetzt nochmal mit dem primären Zahn berechnen, ja. Das ist sehr, ja. Ja, ist echt. Ist so interessant, was du so machst. Wieso? Und wie du das machst. Was? Irgendwie ist das interessant, was du machst. Also, du machst gar nicht so viel, aber du bist irgendwie merkwürdig. Also, ich weiß nicht. So richtig in dieser Welt lebst du auch nicht, ne? Ich meine, mir ist schon aufgefallen, dass du das Spiel außerhalb ist und das regnet und dann, dass du viel Fantasie hast und dass ich ultra böse, das ist natürlich so die Sache, ne? Einfach, ne? Mal, du warst dann dummerweise ausgerechnet, dass sie dich früher verpflichtet, irgendwas bei all dir zu kriegen, dass natürlich, was natürlich eigentlich einer der Ersten, die auf die Idee kamen, sich dann am Anfang Dezember Geschenke zu kaufen, dann hatten die halt noch zwei, drei Figuren da. Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei der Kundenzahl, die Aldi hat also ein ähnliches Signal, die waren halt auch gerade so gefrustet haben, aber bei der Menge an Kunden, die die haben, dass da drei Figuren im Sortiment relativ wenige Kunden zufriedenstellt. Weil angeblich ist die Figur bei Aldi zwar ähnlich, aber man kriegt die gar nicht. Weil als du da einkaufen warst, eine Woche, das war so am 7. Dezember, wie viel hatten die von den Dingern da? Das war am 1. Dezember, glaube ich, da hatten die eine von diesen Figuren, ja. Ja. Also, falls die eine hatten die, ja. Für alle Aldi-Kunden, die an dem Tag eingekauft haben. Und von danach. Da habe ich natürlich, kann ja sein, dass ich, ich weiß noch, einmal Weihnachten, da habe ich einen Flossenturm gekauft. War ich, glaube der Samstag vor Heiligabend. Boah, der Samstag vor Heiligabend. Der beste Zeitpunkt, nochmal, bei der Tour reinzuschneiden und irgendwas zu kaufen. Wenn man. Ja, wie gesagt, aber wenn ich dann mit meinem Vater da reingehe, dann ist da keine Schlange, dann sind die Kassen frei. Und wenn du fragst, warum ist das so, wie wir hatten Englisch kaufen wollen, ne? Ja, auf jeden Fall, dann ist das relativ verletzt, dann sind da nur 5, 6 Kunden, genug Verkäufer, Regale sind voll und du kannst dann da ganz friedlich deine Produkte kaufen. Und wenn du fragst, wie das sein kann, am Samstag vor Heiligabend, ja, die kommen erst später, haben die dann erzählt. Und und wenn Weihnachten etwas unglücklich auf den Sonntag fällt, dann ist das natürlich theoretisch, könntest du dann sonst wahrscheinlich nochmal bei Aldi einkaufen, ja. Aber ich habe auch schon mal so Radiosendungen oder Beiträge, dass man manche Sachen auch schlecht in der Stadt kriegt. Es sei denn, man mich an Syrien nennt. Das muss man sehen, diese Grafikkarten, ne? Die haben bei Quark-MS ein paar Vorräte. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Also meine GTX 980, also, weißt du, was ich die gekauft habe? Weiß ich nicht, vor 2 Jahren wahrscheinlich, von mir her. Ey, was meinst du, wie viele hatten die Ultron Embryo von diesem Typ? Keine? Nein, eine. 3 Tage vor Weihnachten. Eine der bestgetesteten, vielleicht sogar die bestgetestete Karte auf dem Markt. Die hatten vor Weihnachten im Sortiment eine einzige dieser Karten. Und dann habe ich die bestellt und bekommen. Das war natürlich ein bisschen riskant, weil das Geld vom Weihnachtsmann war ja noch nicht da und ich hatte die ja schon bestellt. 3 Tage vor Weihnachten. Die waren gar nicht so teuer, aber jeder halbwegs vernünftige Gamer auf diesem Planeten hätte die wahrscheinlich, also ich sag mal, jeder normale Kiwi, das irgendwie 500 Euro noch hat, wenn man so Anspruch von der Spielstunde hätte die gerne gehabt. Und, die hatten aber für ganz Bremen nur eine dieser Karten. Und das 3 Tage vor Weihnachten. Ne? Das ist klar, dass das schon mal etwas grotesk wird, dass man die dann auch ganz ohne Probleme und ohne Wache hat bekommen. Ne? An solchen Punkten denkt man sich dann schon so, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Ne? Da war dann zum Beispiel auch hier Stanford-Zeck, weil du wolltest ja nicht nur zum Zocken haben, sondern in erster Linie um mathematische Simulationen für schwerkranke Menschen mitzuführen. Weiß man das ehrlich. Ja. Ich finde das okay, damit wichtige wissenschaftliche Zwecke kranken Menschen zu helfen. Ist vollkommen in Ordnung. Wenn man Leuten Harntrinken oder Proteinverhaltungsproblemen, Lungenkrebs helfen kann, da habe ich generell nichts gegen. Mich interessieren erster Linie die Atommodelle und die Abweichung zum normalen physikalischen Modell, wie es wirklich ist. Das ist natürlich, dass für die Kranken, wenn man deren Probleme löst, was natürlich toll ist, ist gut, aber mich interessieren erst die Atommodelle, die dann entwickelt werden. Und die Grafikkarten und die Berechnungsdaten und die Rohdaten, die erzeugt, also die Forschung. Dass man das natürlich am Beispiel von schwerkranken Menschen macht, um denen zu helfen, ist okay, aber für mich eher zweitrangig. Das ist dir egal. Nicht egal. Also, ich finde es gut, dass sie das machen für kranke Menschen, aber mir geht das eigentlich mehr darum, dass wir eine richtig gute Software haben, zu allen möglichen Sachen. Also, du kannst die Software nicht nur einsetzen, um, ich sag mal, Therapien für schwerkranke Menschen zu. Ach, deswegen kriegst du solche Sachen. Ja. Deswegen kriegst du solche Sachen. Ja. Weil ich sag mal, das sind dann auch auf die Wissenschaft, da suchen sie ihre Kunden auch. Und ich sag mal, natürlich weiß ich, dass es diese Figur bei Aldi gibt, aber man kriegt sie nicht, ne? Weil die oft gar nicht lieferbar sind, aber nur kurzfristig, ne? Ja, und? Wie machst du sowas? Ich war halt da, ja, an einem Samstag im Dezember, wo die ersten Weihnachtsgeschenke aufschlagen. Der beste Zeitpunkt, sich da ein richtig gutes Geschenk zu sichern, dachten sich wahrscheinlich ungefähr 15 Dreh war, ne? Und da das schön zentral am Bahnhof liegt, da ist das natürlich die beste Gelegenheit, das nochmal sich eine Stange bestellt, um irgendwas zu kriegen, ne? Nein, der Land, ich weiß ja gar nicht. Das sind du da mit 5 Uhr, ja. Das ist ja das Komische. Da ja, viele sehr dubiose Sachen auch noch. Wenn du mal so einen Radiobeitrag hörst oder die Ärzte wieder, oder dann meinst du einfach das Phänomen, dass ich gar nicht weiß, wie eine lange Stange aussieht, aber ich habe das da erlebt, da hatten die zu Ali zusammengelegt. Halt. Unser Ali in Brüssel wurde gerade renoviert. Und der Ausweich Ali, das war so ein hässlicher Ali irgendwo an der Straße, in der Hauptstraße. Und da hatten die Stangen. Das ging aber halt noch. Das ist natürlich doof, ne? Für die anderen Kinder, die keine Star Wars-Figuren zusammen haben, ne? Zeit irgendwie waren die ja schwer zu kriegen, ne? Weil die hatten ja nicht so viele. Die waren von Alita von Disney. Ja, und die haben alle gekauft. Ja, wie gesagt, alle haben ein Zeithaus geschenkt bekommen. Weil, ihr dachte ich, da hat, ja, eine Ergo-Kastfreundin praktisch gesagt, dass das für Mädels ganz toll ist, so, oft haben sie noch kein Radiowecker und die Puppe und dann mit diese Prinzessin da drauf und wäre ja auch das Richtige für Mädels, weil die da eine Beziehung zu bilden und das wäre ganz toll für die. Bei Phil dachte ich mir so, puh, was kannst du schenken, ne? Weil ich dann so dachte ich so, ja, in dem Alter hat man noch Spaß, richtig mit Figuren zu spielen. Und, ja, natürlich, da hast du dann gesagt, dann kaufe ich dir einfach mal, ne? Hatte ich entweder diesen Tag mal oder den Snowscooter. Und natürlich hatten die eine breite Auswahl von Figuren, so drei Stück. Ja, das ungefähr drei Stück, ja. Ja, ich hatte irgendwie die Wahl zwischen diesem Snowscooper und diesem Film. Da dachte ich, gerade wenn man als Kitty so Gegner besiegen werden will, gleich so ein Hardcore-Gegner, dachte ich mir so, auch in der Fantasie ist das vielleicht so ein, sag mal, für Luke Skywalker schon eine ziemliche Ausnahme, ne? Da dachte ich nämlich über den Snowscooper, das sind dankbare Opfer. Die würde ich ja so haben, die kann man dann noch schön niedermessen. Ach so, auf jeden Fall, ich denke so ein Hardcore-Gegner, gerade für Anfänger von der Liebe-Fee. Frag mich das ich, wie schafft man das, was das kaufen? Da bestimmt noch mehr Leute, die das haben wollen. Gab's nicht, in meiner Welt gibt es sowas nicht. Ich meine nur. Das geht gar nicht. Nein, man kriegt die Figuren nicht. Also zumindest nicht bei Ali. Ich bin auf dem Spaßmarkt aber selbst. Ich dachte, deine Grafiker ist, glaube ich, wie gesagt. Ich. Also kann ich die aufmachen, ich habe die Verpackung noch hier. Und da dachtest du dir so, drei Tage vor Weihnachten, dass du sie bestellst, die einzige KSG für die Fahrrad, ja. Und das ist nicht irgendwie merkwürdig, dass die Läden nie voll sind, wenn du da bist. Und es immer alles zurückgeht und du dir im Winter von deiner Sozialhilfe Erdbeeren kaufen kannst. Und dass du ganzjährig frische Obst und Gemüse hast, das ist vielleicht für viele gar nicht dafür zu überlassen, was funktionieren kann. Weiß ich nicht, für mich ist das normal. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele nicht so den Luxusstandard haben, den du hast. Ich bin aber ein bisschen abhängig, ich gebe unterhalb der Armutsgrenze. Du lebst unterhalb der Armutsgrenze. Ja, also unterhalb. Das ist der Name. Das hindert dich nicht daran, täglich Obst und Gemüse zu essen, ja, ganz frisch vom Feld. Ja. Ja, ist ja normal. Und ich sag mal, sowas wie Bananen würdest du die wahrscheinlich nie kaufen, oder? Maria kaufe ich die öfter, also wenn du im Urlaub bist. Also auf die Idee, Bananen zu kaufen, würdest du nicht kommen. Also trotzdem gab es eben noch keine für Bananen gekauft. Ne? Also Maria habe ich natürlich auch, die ist sowas, aber ich persönlich würde mir die Äpfel kaufen oder Bananen. Wenn dann nehme ich Pfirsiche so offen, also die Platzpfirsiche ist gut, also die Feldpfirsiche, also die abgepflanzte Tiere sind gut. Oder, die anderen, Aprikosen sind auch ganz gut, die kleinen Pfirsiche praktisch. Oder Kirschen, Kirschen auch so Sachen, die ab und zu mal viel, aber die sind ein bisschen zu teuer. Fünf Kirschen sind zu teuer. Das Pfirsiche ist nicht zu teuer. Aber manchmal holt man nicht so einfach, das kommt mir nicht vor. Achso, das ist für dich Armut, ja, wenn ich im Winter zu Aldi gehe und mir Erdbeeren hole. Ändert zum Beispiel das Problem, dass meine Sahne nicht funktioniert, weil wenn ich mir Sahne hole, dann hole ich mir diese Sprühflasche, die sprüht dann auf die Erdbeeren und fertig. Diese Arme ist ein bisschen in der Meinung, ja, man müsste sich irgendwie so ein Gefäß nehmen, ein hohes Gefäß, und da so eine Art Rührapparat einhalten, damit das mit ein bisschen Zucker zu so einer Art Sahne wird. Also, so nicht zu sagen, dass sie jetzt um sich wieder selber zu machen, ja. Aber Annika hat halt eine vernünftige Einstellung, die weiß genau, dass Sahne aus Sprühdosen kommt. Das ist eine Sache, die funktioniert. Ihr habt aber wahrscheinlich beide so ein bisschen keinen richtigen Plan von Sachen, oder? was, ich meine, ja, das ist halt so, ja, jetzt wo ich hier in meiner ganz, ganz schlimmen Einrichtung bin, also ich sag mal, in einem Wohnheim, aber das ist praktisch das beste Wohnheim, eines der besten Wohnheime Deutschlands. Also, das ist schon, ich sag mal, die Oberklasse. Also, was willst du machen? Was willst du machen? Als Erwachsener merkt man, 40 Jahre alt, und dann hast du ganz schlimme Krankheiten. Ja, zum Beispiel, ja. Und denkst du dann so, dann reicht halt nicht so ein knackiges 20-jähriges Mädel, 22, mit einer homöopathischen Lösung ein. Ich sehe scheinbar für die nicht ganz attraktiv, und dann denkst du so, dann hast du halt so abwechselnd knackige 20-jährige Mädels, die diese homöopathischen Mittel einbasieren. Ja, ich meine, nicht, dass ich viel von Homöopathie halte, weil das für mich ziemlich am Blödsinn ist, aber ich meine, wenn die meinen, die müssen das so tun, so gefühlvoll, nicht, dass das einfach passiert, aber ich finde das trotzdem relativ interessant, und das man dann auch meistens mit sich machen muss. Achso, so kackige 20-jährige Mädels machen dir so ein paar schöne Minuten, und dann denkst du so, kann das so viel Spaß ist. Ja, und das einzige der Fantasie, weil einige hat ja widerlegt, dass du viel Spaß ist. Ja. Und dass wir mit unserem, ich sag mal, unserem Zieltest da auch nichts machen können. Wir könnten wahrscheinlich dir einfacher widerlegen, dass es viel Schwerkraft gibt. Ja. Kommen wir mal zu einfacher widerlegen. Also das ist ein Thema, das interessiert mich.